und drück mich fest an dich und lass mich nimmer los. Ich dank mich grad an dir auf, weil's einfach so gut tut. Ich hab dich gern und ich brauch dich. Ja, ich bin süchtig nach dir, doch garantieren kann ich dir keine geben, dass es für immer so sein wird. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Sag nicht für immer und sag mir nie, ich geb alles auf für dich. Dein Blick hat eingeschlagen in mein Herz, was mich zum Brennen braucht, getroffen von dem Stromstoß, was so gut tut, für dich alles macht, alles geben, alles für dich tun. Ich lass dich nimmer los, ewige Liebe. Das wünsch ich dir, ewige Liebe, das wünsch ich mir, ewige Liebe, nur für uns zwei, ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Kerzen brennt sie zusammen, ja wie ein Lied, hört sie einfach auf oder sie haut einfach ab. Connor sagt, es ist so leicht, es ist ein Nehmen und ein Geben, kein Verlierer und kein Gewinner in dem Würfelspiel. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Ewige Liebe,